Yo, was geht ihr Kompostis? Hier ist Fresh D. Ich wurde schon immer bewundert für meine Fitness und meine Fatness. Und viele Leute fragen sich, wie ich mich so geil halten konnte, auch im hohen Alter von 178 Jahren. Darum zeige ich euch jetzt, wie wir Krampfadergeschwader-Gangster unseren Body stählern. Komm hier nicht mit Jumpstyle, Breakdance, Ballett. Der Beat ist zu schnell und mein Arsch ist zu fett. Ich mach kein Workout, vergesst den Müll. Ich mach Sit and Dance, weil ich nicht aufstehen will. Sit and Dance, mein Fettarsch ist viel zu geil. Sit and Dance, ich dance alten Lifestyle. Dance and Sit, was ist der crankeste Shit? Dance and Sit, jetzt macht er alle mit. Schwing deine Arme von rechts nach links. Sei ein Hütchen, schwing Chicken Wings. Schwing deine Beine hoch verboten. Kick ein paar Schweine und kick ein paar Hoden. Streck deine Arme aus und flieg davon. Denn du bist ein Kampfjet, der alles zerbombt. Und am Horizont wird die Sonne aufgehen. Fiste deine Hater ohne Gleitcreme. Sit, dance, mein Fettarsch ist viel zu geil. Sit, dance, ich dance alten Lifestyle. Sei ein Busfahrer, fahr alles platt. Tanz wie jemand, der spastische Anfälle hat. Wirbel herum, so ganz ohne Verstand. Mach Glühbirnenwechsel mit Arthritis Hand. Ich hab Impotenz und Inkontinenz. Darum bleib ich sitzen, mach Sit and Dance. Sit and Dance, mein Fettarsch ist viel zu geil. Sit and Dance, ich dance alten Lifestyle. Das hält die Oma fit.